1. Why carnis gemen von uk wagen, bei einem recht streit mit einem anderen Gläubigen vor ein weltliches Gericht zu ziehen, anstatt die Angelegenheit innerhalb der Gemeinschaft der Heiligen zu klären? 2. Ist uk nicht bewusst, dass die Heiligen einst über die Welt richten werden? Wenn uk also Diocese bedutend erteil zu steht, solltet dann nicht auch in der Lage sein, über solch gering fugige Angelegenheiten zu entscheiden? 3. Wisst ihr nicht, dass wir sogar über Engel richten werden? Amso mehr mussten wir daher fahrig sein, die alltäglichen Streitigkeiten des Lebens zu regeln. 4. Wenn nun rechtlich auseinandersetzungen über alltäglich Dinge hat, warum wollte dann ausgerechnet Menschen als Richter aus, die in der Gemeinde kein Ansehen genießen? 5. ICH Sage die zu ihr Beschämung, gibt es unter uk tatsächlich keinen einzigen Weisen Mann, der kompetent genig wer, zwischen zwei Brüdern zu vermitteln. 6. Stat dessen führt ein Bruder gegen den anderen einen Prozess, und das ausgerechnet vor Menschen, die gar nicht an Christus glauben. 7. Es ist ohnehin schon ein moralischer Rückschlag für uk, dass überhaupt Prozess gegeneinander führt. Wäre es nicht besser, unrecht zu ertragen oder sich sogar berauben zu lassen? 8. Doch statt dessen begeht selbst unrecht und beraubtander, und das sogar innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft. 9. Wisst ihr nicht, dass ungerecht keinen Anteil am Reich Gottes haben werden? Torst uk nicht, weder sexual unmoralisch noch Gottesdiener, ehebrecher oder Menschen, die homosexuell praktiken ausüben, werden das erbe antreten. 10. Ebenso wenig werden dieb, habsuchtige, trunkenbold, verliumder oder rober das Reich Gottes erben. 11. Manche von uk gehorten früher zu diesen Gruppen, aber erside reingewaschen, geheiligt und gerechtfertigt werden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. 12. Manche sagt, als ist mir Lord doch ich antwort, nicht als ist nützlich. Auch wenn mir als Lord ist, darf ich mich von nichts beherrschen lassen. 13. Deine Rang ist für den Megen bestimmt und der Megen für deine Rang, doch Gott wird beidem ein Entsetzen. Der Körper ist jedoch nicht für die Unmoral die, sondern für den Herrn und der Herr für den Körper. 14. Gott hat den Herrn auferweckt und der Word durch sein Macht auch uns von den Toten auferwecken. 15. Wisst ihr nicht, dass ihr Körper Glieder des Leibes Christi sind? Sollte ich also die Glieder Christi nehmen und mit einer Prostituierten vereinigen? Das darf niemals geschehen. 16. Oder ist uk nicht klar, dass wer sich mit einer Prostituierten einlasst, ein einziger Leib mit ihr wird? Denn es heißt in der Schrift, dies way werden ein Fleisch sein. 17. Wer sich jedoch ing mit dem Herrn verbindet, der ist ein Geist mit ihm. 18. Fleet vor der sexuellen Unmoral. Jede ander Sunday, die ein Mensch begeht, geschieht außerhalb seines Körpers, wer aber sexual Sundheit, verget sich im eigenen Leib. 19. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in uk wohnt und den von Gott empfangen hat? Gehort nicht uk selbst. 20. Den seid zu einem hohen Priest freigekauft worden. Die Schalb sollte Gott mit ihrem Körper ehren.